Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Verse 3 of 1 Corinthians chapter 15. 1. Korinther 15, Vers 3. For I've shared with you what I've received and what is of utmost importance. Denn ich habe euch mitgeteilt, was ich empfangen habe und was von größter Wichtigkeit ist. Again, it's very interesting what he says here. Es ist wieder sehr interessant, was Paulus hier sagt. He said, I've shared with you what I have received. Er sagt, ich habe euch mitgeteilt, was ich empfangen habe. Remember? Denke daran. Paul did not get saved because somebody preached the gospel to him. Paulus wurde nicht gerettet, weil ihm jemand das Evangelium gepredigt hat. And then he went to Bible school where he received all those revelations. Und er dann zur Bibelschule ging, wo er all diese Offenbarungen erhielt. He did not even go to our school of the supernatural and the prophetic. Er ging nicht einmal auf unsere Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. He received the gospel directly from Jesus. Er hat das Evangelium direkt von Jesus erhalten. Normally, and I believe that's the norm. Normalerweise, und ich glaube, das ist die Norm. The gospel has to be preached by people. Muss das Evangelium von Menschen gepredigt werden. We find that throughout the whole Bible. Das finden wir in der ganzen Bibel. But it seems to me. Aber es scheint mir, I deliberately said, seems to me, ich sage es ganz bewusst, dass es mir so scheint, that with Paul it was different. Dass es bei Paulus anders war. He heard the gospel from Jesus himself. Er hörte das Evangelium von Jesus selbst. Do you remember? Erinnerst du dich? Saul, Saul, why do you persecute me? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? He heard it directly from Jesus, and now Jesus also teaches him this thing. Er hat es direkt von Jesus gehört und nun lehrt Jesus ihn auch diese Dinge. Now don't think that this is the normal way how it's supposed to be. Denke nicht, dass dies der normale Weg ist, wie es sein sollte. Paul was a very huge exception. Paulus war eine ganz große Ausnahme. Why do I like to keep emphasizing this? Warum betone ich das immer wieder gerne? Because there is nobody anywhere in the New Testament. Weil es niemanden im Neuen Testament gibt, who will explain to you the gospel better than the Apostle Paul. Der das Evangelium besser erklärt als der Apostel Paulus. If you study the book of Romans, wenn du den Römerbrief studierst, what a masterpiece of literature that is. Welch ein Meisterwerk der Literatur. It's a masterpiece of grace. Es ist ein Meisterwerk der Gnade. And we have to read the letters of Paul in mind, with this in mind. Wir müssen die Briefe des Paulus mit dem Gedanken lesen, that he was a different person, he was an exception, dass er ein anderer Mensch war, eine Ausnahme, that had extraordinary revelation given to him directly by Jesus. Der eine außergewöhnliche Offenbarung hatte, die ihm direkt von Jesus gegeben wurde. And I wonder if this is the reason why he wrote more than half the letters of the New Testament. Ich frage mich, ob das der Grund ist, warum er mehr als die Hälfte der Briefe des Neuen Testaments geschrieben hat. You know, there's Peter. Es gibt einen Petrus. There's James. Einen Jakobus. There is John. Einen Johannes. There is Paul. Und einen Paulus. And yet he wrote more than half. Und doch hat Paulus mehr als die Hälfte geschrieben. So it's very important to carefully listen to what he has to say. Es ist also sehr wichtig, genau zuzuhören, was er zu sagen hat. Look, he says, what I've shared with you, I have received. And what is of utmost importance. Schau, er sagt, was ich euch mitgeteilt habe, habe ich empfangen, und das ist von größter Wichtigkeit. So here is what is of utmost importance. Hier kommt, was von größter Bedeutung ist. The Messiah died for our sins, fulfilling the prophecies of the Scripture. Der Messias ist für unsere Sünden gestorben und hat die Prophezeiungen der Heiligen Schrift erfüllt. This should be the ABC of the gospel. Everybody should believe that. Das sollte das ABC des Evangeliums sein. Jeder sollte das glauben. But you know what is so shocking every time again to me? Weißt du, was mich immer wieder schockiert? That there are so many people who call themselves Christians. Es gibt so viele Menschen, die sich Christen nennen. And who doubt this very statement that he makes here. Die genau diese Aussage, die Paulus hier macht, anzweifeln. Ah, Reinhard, nobody doubts this statement who calls himself a Christian. Ach, Reinhard, niemand, der sich Christ nennt, zweifelt an dieser Aussage. Are you sure? Bist du dir da sicher? Let's ask a simple question. Stellen wir mal eine einfache Frage. The Messiah died for our sins, fulfilling the prophecy of the Scriptures. Paulus sagt, der Messias ist für unsere Sünden gestorben und hat damit die Prophezeiungen der Heiligen Schrift erfüllt. All right, if you really, really believe that, Wenn du das wirklich, wirklich glaubst, you will never stay in condemnation about a sin that you've committed for even 10 seconds. Wirst du niemals auch nur 10 Sekunden lang in Verdammnis wegen einer von dir begangenen Sünde verharren. The moment you feel condemned an hour after you've sinned, solange du dich eine Stunde, nachdem du gesündigt hast, verdammt fühlst, that means you don't fully believe it. Bedeutet das, dass du nicht richtig daran glaubst. If the desire died, then the Messiah died for your sins, why do you still have to fix anything? Wenn der Messias für deine Sünden gestorben ist, warum musst du dann noch etwas in Ordnung bringen? You don't. Das musst du nicht. Prophets prophesied it, Jesus fulfilled it, it's a done deal. Die Propheten haben es prophezeit, Jesus hat es erfüllt, es ist eine abgeschlossene Sache. Whenever I see people live in condemnation for their sin, immer wenn ich sehe, dass Menschen wegen ihrer Sünde in Verdammnis leben, my heart fills with sadness, and I tell you why. Füllt sich mein Herz mit Traurigkeit. Ich sage dir warum. Because the center of the gospel is the Messiah died for your sins. You don't have to pay the price for them anymore. Weil der Kern des Evangeliums ist, dass der Messias für deine Sünden gestorben ist und du nicht mehr den Preis dafür zu zahlen brauchst. Isn't it true? Ist das nicht so? How often we struggle with condemnation of something we've done sometime in the past. Wie oft kämpfen wir mit der Verdammnis für etwas, das wir irgendwann in der Vergangenheit getan haben? May I suggest to you? Darf ich dir nahelegen? Whenever we do that, we defy the prophecies of Scripture and the fulfillment of Scripture. Dass jedes Mal, wenn wir das tun, wir die Prophezeiungen der Heiligen Schrift und die Erfüllung der Heiligen Schrift missachten. It's been paid for. Es ist schon bezahlt worden. You don't have to even allow the devil to accuse you anymore for one second. Du darfst dich nicht einmal mehr eine Sekunde lang vom Teufel anklagen lassen. Let's go back to the center of the gospel that somebody else paid for it. Lass uns zum Kern des Evangeliums zurückkehren, nämlich, dass jemand anderes dafür bezahlt hat. But do you know what I've also seen? Weißt du aber, was ich noch gesehen habe? Guilt and shame are great tools to manipulate people. Schuld und Scham sind großartige Werkzeuge, um Menschen zu manipulieren. And religion always wants to manipulate. Religion will immer manipulieren. So I want you to remind yourselves again today. Deshalb möchte ich, dass du dich heute wieder daran erinnerst, that the scriptures have been fulfilled. Dass die Heilige Schrift erfüllt wurde. Messiah paid for every one of us in past, present and future. Der Messias hat für jede einzelne unserer Sünden bezahlt, für vergangene, gegenwärtige und zukünftige. So you should not ever suffer from guilt and shame for anything you've done wrong. Deshalb solltest du niemals unter Schuld- und Schamgefühlen leiden, weil du etwas falsch gemacht hast. See you tomorrow. Bis morgen.